Lesen wir nun weiter, so finden wir an die beiden Herrscher Lothar und Ludwig Ermahnungen gerichtet, während ihrer Regierungszeit das Klostergut Corbis und das Wahlrecht zu achten, aber die Anrede erscheint diesmal in einer sonderbaren Verklausulierung, aus der hervorgeht, dass der Urkundenschreiber jetzt nicht mehr neben Ludwig II., wie vorher Ludwig I., sondern Lothar II. Bei der Anrede im Auge hat. Nur auf zwei Brüder passt die Ermahnung, zu handeln wie Memorabilis Augusti Genitor et Avus Eorum. Und wenn gesagt wird, der Vater und der Großvater Lothars und Ludwigs hätten dem Kloster das Wahlrecht beurkundet, so finden wir das durch die Originalurkunde Ludwigs des Frommen und Lothars bestätigt. Wenn somit der Papst Lothar II. Und Ludwig II. Ermahnt, während ihrer Regierungszeit, suis temporibus, das Wahlrecht nach dem Beispiel ihrer Vorgänger aufrechtzuerhalten, so kann eine solche Ermahnung nur Sinn haben, wenn man in Rom davon unterrichtet war, dass Lothar I. gestorben war oder wenn wenigstens die Abdankung in Rom bekannt war. Diese Annahme steht aber im schroffen Widerspruch mit der Datierung, aus der hervorging, dass man im Rom am 7. Oktober weder von der Abdankung noch vom Tode Lothars I. Kenntnis hatte. Vogt sieht die Urkunde für echt an. Das heißt aber so viel, als dass wir den schon sattsam bekannten Halbidioten aus den Kanzleien der deutschen Könige nun auch in der päpstlichen Kanzlei angetroffen haben. Da wir Nicht-Diplomatiker, denen auch Verstand in die Wiege gelegt ist, an diese Halbidioten der mittelalterlichen Kanzleien nicht glauben können, so müssen wir eine Urkunde mit derartigen Widersprüchen glattweg für gefälscht erklären. Es verfängt aber auch bei unsereinem gar nicht, wenn Vogt als des Rätsels Lösung angibt, man müsse in Rom eben von der Absicht Lothars abzudanken gewusst haben, denn das größte Rätsel der merkwürdigen Urkunde kommt erst noch. Das Auffallendste besteht in dem, was die Urkunde nicht erwähnt. Überaus befremdend aber ist die Tatsache, dass der Papst seine Mahnung, dem Kloster Corbi keinen Abt aufzunötigen, sondern das Wahlrecht zu achten, überhaupt an Lothar II. Und Ludwig II. Richtet. Für Eingriffe in das Wahlrecht der Mönche von Corbi kamen diese beiden Herrscher ja praktisch gar nicht in Frage, sondern Karl der Kahle, der wirkliche Herr des westfränkischen Königsklosters, der mit diesem in regen Beziehungen stand, er wird aber in der Urkunde Benedikts völlig ignoriert. Trotzdem also der Abt Odo von Corbi durch Vermittlung des Abtes Anselm, dem Papste, somit auch der päpstlichen Kanzlei die notwendigen Unterlagen für die Beurkundung zugestellt hatte, wusste man in Rom nicht, wer der tatsächliche Herr des Klosters war. Um aber gar nicht fehlzugehen, erkundigte man sich nicht etwa nach der Sachlage, sondern richtete die Ermahnungen vorsichtshalber gleich an zwei Herrscher. Leider war aber der Rechte nicht unter diesen beiden. Wenn man in der päpstlichen Kanzlei irrigerweise annahm, Corbi liege im Reichsteil Lothars I., ist es zu verstehen, dass in der Urkunde Karl der Kahle der wirkliche Herr von Corbi völlig ignoriert wird, dagegen Lothar II. Und Ludwig II. Als Herren des Klosters angesehen werden. Und einen solchen Urkundenwechselbalg nahm Abt Otto unbeanstandet für sein Kloster an und hütete ihn wie einen kostbaren Schatz. Die mit unserer Urkunde verknüpften Rätsel sind hiermit aber noch keineswegs abgeschlossen. Die Urkunde existiert außer dem Original noch in einer Abschrift in einem Berliner Chartular, das ist eine Urkundensammlung in Abschriften, angeblich aus dem Ende des 10. Jahrhunderts. Zu unserem Erstaunen lesen wir nun in dieser Abschrift, die Bitte um Ausstellung des Privilegs sei ausgegangen von Lothar, Ludwig und Karl. Und die Ermahnungen sehen wir jetzt gerichtet an Lothar, Ludwig und Karl. Und um die Sache noch verzwickter zu machen, finden wir dann in der anderen Urkunde, die der Papst Nikolaus I. im Jahre 863 gleichfalls für Corbi ausgestellt hat und in der auf die obige Urkunde Benedikts Bezug genommen wird, erwähnt, Benedikt III. Habe sein Privileg auf Bitten Karls des Kahlen ausgestellt, während doch Benedikt selbst in der Originalurkunde Karl mit keinem Worte erwähnt, sondern als Fürbitter Lothar I. und Ludwig II. Nennt, die ihrerseits wieder von Nikolaus ignoriert werden. Vogt sucht im letzten Falle Rettung aus dem Wirrwarr der Königsnamen durch die Annahme, mit der sich alles und jedes mühelos erklären lässt. Bei der Abfassung des Nikolaus-Diploms sei ein Irrtum unterlaufen. Oder möglicherweise sei noch eine zweite Urkunde Benedikts ausgefertigt worden, bei der Karl wirklich der Fürbitter für Corby allein gewesen sei. Wäre dem wirklich so gewesen, so wären durch solche Annahme keineswegs die großen Rätsel der ersten Urkunde und ihrer merkwürdig modifizierten Abschrift erklärt, und es bliebe dann doch noch sehr sonderbar, dass die sogenannte zweite Ausfertigung des benediktischen Privilegs, das Karl den Kahlen genannt haben soll, also die Urkunde, die für den Abt Odo und das Kloster allein Wert besaß, spurlos verschwunden ist und auch keine Aufnahme in das erwähnte Berliner Chartular gefunden hat, während die wertlose erste Ausfertigung, die Karl gänzlich ignoriert, sorgsam im Kloster gehütet sein soll. Eine Appellation an den gesunden Menschenverstand lässt keinen Zweifel darüber bestehen, dass sowohl die Urkunde Benedikts als auch das Privileg des Papstes Nikolaus, das ferner auch die Angabe des Chartulars, Lothar, Ludwig und Karl gefälscht sind. Um praktisch materielle Fälschungen zum Nutzen Corbys kann es sich aber nicht handeln, denn auch praktische Fälscher, die nach echten Vorlagen arbeiteten und sich über die historischen Verhältnisse Corbys auch sonst orientieren konnten, konnten eine solche babylonische Verwirrung nicht anrichten. Wenn die Mönche von Corby in dem Rechtsstreite um dessen Willen doch dann die angeblichen praktischen Fälschungen hätten angefertigt sein müssen, ein solches Urkundensammelsurium vorgelegt hätten, so würden diese Schriftstücke auf der Gegenseite große Heiterkeit ausgelöst haben. Dass die Fälscher ihre Fantasie spielen ließen, liegt ganz offen zutage, aber es ist unmöglich, dass praktische Urkundenfalschmünzer, die mit ihren Falsifikaten die Erschleichung bedeutender materieller Vorteile im Auge hatten, ihre echten Vorlagen in den wichtigsten Punkten so aufs Gröbste außer Acht gelassen hätten.